Deutschlandfunk Kultur Interview. Gucken wir in die Töpfe, Frau Herrmann. Es ist kurz vor eins, 7 Minuten vor 1, Zeit zum Mittagessen. In die Töpfe aber nicht zu Hause, sondern in den Restaurants und in den Imbissstuben. Es gibt den Verein Foodwatch und der will jetzt eine Online-Plattform ins Leben rufen mit dem Titel Topf Secret. Und da sollen wir uns genauer informieren können über hygienische Bedingungen. Haben Sie das Bedürfnis, wenn Sie sagen, zu Ihrem Lieblingsitaliener gehe ich, aber eigentlich würde ich gerne lieber wissen, wie es da hinter der Theke aussieht und in der Küche? Also ehrlich gesagt, ich jetzt persönlich nicht, aber trotzdem finde ich diese Idee eigentlich ganz pfiffig, weil es gibt ja die Daten, die Lebensmittelämter kontrollieren ja die Gaststätten, aber bisher ist das alles geheim. Aber wir haben ja das Informationsfreiheitsgesetz, man kann ja diese ganzen Daten erklagen oder erfragen und das dann ins Internet zu stellen, das gibt es ja auch schon in anderen Ländern, beispielsweise in Norwegen, das finde ich eigentlich ganz pfiffig. Also genau, man wendet sich also an Top Secret und die recherchieren dann für einen und dann kriegt man den Bericht und das kann man dann öffentlich machen. So wird es ungefähr ablaufen. Das dauert dann ein bisschen, weil die Behörden vielleicht nicht sofort antworten. In der Tat gibt es das in anderen Ländern und es scheint so zu sein, dass die Hygienebedingungen sich in den Restaurants in den anderen Ländern, wo es das gibt, offiziell sehr verbessert haben. Ja, aber ich glaube, dass also noch praktischer wäre es ja, und das ist, glaube ich, auch angedacht, dass man einfach die Listen der Lebensmittelämter ins Netz stellt. Also, dass man jetzt nicht irgendwie sich überlegt, mein Italiener, wie könnte der da abschneiden und dann erstmal da den Rechercheweg bei Topf. So hatte ich das verstanden. Ja, kann sein. Vielleicht habe ich das missverstanden. Ich dachte, dass der Trick eigentlich wäre, dass man die Listen einfach ins Netz stellt. Denn so ist das in den anderen Ländern. Das ist einfach total öffentlich. Da muss man jetzt nicht immer bei jedem einzelnen Restaurant erstmal eine große Rechercheanfrage stellen. Aber im Großen und Ganzen sind Sie zufrieden mit Ihren Restaurants in Berlin? Ja, ich meine. Auch bei den Currywurstbuden? Also ehrlich gesagt, hatte ich wirklich noch nie das Gefühl, Mann, ist das hier schmutzig. Aber vielleicht bin ich da auch nicht besonders sensibel. Aber eigentlich kann ich mich jetzt nicht beklagen. Das heißt, Sie leben gerne hier und würden jetzt auch anderen empfehlen, selbstverständlich hierher zu kommen und sich überall was zu essen zu holen. Ja, also ich kann Berlin als Tourismusziel nur empfehlen. Ulrike Herrmann hier, mein Gast in dieser Stunde. Danke Ihnen, dass Sie da waren. Ach so, danke für die Einladung.